Kundgabe 6419. Empfangen durch Bertha Dodda am 8.12.1955. Besessenheit. Es muss der Mensch sich immer vorstellen, dass er von guten und von bösen Kräften beeinflusst wird, die beide seine Seele für sich gewinnen wollen. Mit der Beeinflussung von Geisteskräften in eurem Leben müsstet ihr aber rechnen, wenn euer Denken wahrheitsgemäß gerichtet ist. Der Wille des Menschen ist frei. Und doch kann eben jener Einfluss ungewöhnlich stark sein, wenn der Mensch Wesenszüge an sich hat, die denen des beeinflussenden Wesens gleichen. Ihr müsstet das so verstehen. Mehr oder weniger ist jeder Mensch belastet mit Trieben oder Eigenheiten aus seiner Vorverkörperung. Und mehr oder weniger muss er also ankämpfen, weil er sie besiegen oder ablegen kann, wenn er es ernstlich will. Es können aber solche den Menschen belastende Anlagen auch geistigen Wesen gleicher Art Gelegenheit geben, einzuschlüpfen. Es kann also eine solche geistige Kraft nun die Seele des Menschen beherrschen, was ihr Menschen mit Besessenheit bezeichnet. Doch gelingt dies, so ist die Seele ihrer Verantwortung enthoben, da es ihr gleichsam unmöglich gemacht wird, den freien Willen zu gebrauchen. Denn jener Wille ist stärker und bestimmt den Menschen zu Handlungen, die nicht der Wille der Seele zu sein brauchen. Dann ist also scheinbar ein freier Wille ausgeschaltet, wenngleich er dem Wesen nicht genommen ist. Nur kann er nicht gebraucht werden in dem Stadium, das der Seele zur Erprobung dienen soll. Es ist also dann mit dem Willen eines Wesens zu rechnen, das irdisch nicht zur Verantwortung gezogen werden kann, weil es unerreichbar ist. Der Mensch selbst aber ist ebenso wenig verantwortlich zu machen, da er beherrscht wird. Warum und zu welchem Zweck nun dies zugelassen ist, das ist euch Menschen nicht mit wenigen Worten begreiflich zu machen. Denn es bestehen auch im Reich der unteren Geister Gesetze, die immer gehalten werden und auch wieder den freien Willen zur Begründung haben. Doch wieder meinen Willen oder meine Zulassung würden sich jene Wesen nicht des Körpers eines Menschen bedienen können. Und es hängt auch mitunter deren Erlösung davon ab, weil auch jene Kräfte sich wandeln können, wenn sie dazu gewillt sind. Wie auch ganz besondere Anlässe eine solche Zulassung meinerseits begründen können. Unverständlicherweise kann dann die eigentliche Seele des Menschen nicht zur Verantwortung gezogen werden. Es wird ihr aber Gelegenheit geboten, die ihr geraubte Zeit der Erprobung des freien Willens nachzuholen. Oft auch noch im Erdenleben, wenn es gelungen ist, jenen Geist zu vertreiben, was wohl möglich ist bei rechter Einstellung zu mir und rechtem Glauben an mich. Doch es müssen dann Menschen mithelfen, denn jene Geistwesen geben nicht leicht ihre Herrschaft über den Körper auf. Sie können aber dazu veranlasst werden durch den ernsten Anruf Jesu Christi, der Name dessen, der meinen Gegner besiegte, kann wohl das Erlösungswerk vollbringen. Er muss aber in aller Gläubigkeit ausgesprochen werden, auf dass ich nun jenem Geist gebieten kann, seine menschliche Hülle zu verlassen. In der Endzeit ist das Wirken der Kräfte von unten offenbar und viele Körper werden von ihnen in Besitz genommen, immer aber nur dann, wenn die Vorentwicklungszeit vorübergegangen ist, ohne der Seele eine solche Reife eingetragen zu haben, dass sie sich selbst wehren kann gegen jene Besitzergreifung, weil sie nicht die nötigen Anlagen bietet, die den schlechten Kräften Einkehr erlauben. Ihre Zeit ist aber erfüllt. Auch die mangelnde Seelenreife gestattet eine Verkörperung als Mensch, entweder ihm selbst oder auch jener Geisteskraft, noch eine Möglichkeit bietend, sich zu erlösen vor dem Ende. Die Seele selbst wird schwerlich zum Ziel kommen, doch unmöglich ist es ihr nicht, wenn sich die Mitmenschen einer solchen Seele annehmen und ihr helfen, von ihrem Peiniger frei zu werden, weshalb auch hier wieder eine Mission zu ersehen ist, ein Hilfswerk, an dem sich Menschen beteiligen können und das als Erbarmungswerk der Nächstenliebe großen Segen einträgt. Wo der Wille des Menschen gleichsam gebunden ist, muss der Wille der Mitmenschen überstark seine Rettung anstreben. Und so dies in barmherziger Liebe geschieht, wird es auch Erfolg haben. Liebe wird bei solchen Menschen viel erreichen, weil entweder auch jener Ungeist davon wohltätig berührt wird und er eine Willenswandlung vornimmt oder ihm der Aufenthalt in der menschlichen Form so unbehaglich wird, dass er sie verlässt, weil er die Liebe flieht. Liebe ist die einzige Kraft, die erlösen kann, sowohl einen solchen Menschen als auch einen in ihm sich bergenden Ungeist, denn die Liebe trägt immer den Sieg davon. Amen.